Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Eben gerade gab es einen Track von Larry Gass alias Panagiotis Melides. Der kommt aus Griechenland und hat gerade eben mit Years Not Living sein zweites Album veröffentlicht. Erschien bei DFA Records, der Kaderschmiede aus New York. Und diese Platte ist wirklich ziemlich großartig. Viele Pop-Sounds mit ein bisschen 60s-Appeal dabei. Viele gesampelte Beats, aber auch ein bisschen Free-Jazz-Adaptionen sind in seinem Sound und kaleidoskopisch verwebt. Und das Ganze macht richtig viel Spaß. Gerade bei der Track The Eternal and the Ephemeral zu hören von Larry Gass. Das Ganze war auch schon mal hier Platte der Woche vor einigen Ausgaben. Nochmal nachzulesen, wenn ihr wollt, auf der Homepage unter sundayservice.de. Heute gibt es Musik unter anderem von Sunlux. Ich habe Daedalus dabei, dann einen großartigen Sampler, Nate Late Night Tales, kompiliert von Bonobo. Außerdem gibt es Musik von Scientist, von der Compilation Love, Poetry and Revolution und noch von diversen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Aber erstmal geht's hier weiter mit einem Musiker aus Syrien, der heißt Omar Soleiman. خذيتي عقل وماني دريان تل العالي ريقيت وعديت خطاي كلهم صاروا دشماني ما حد معاي تل العالي ريقيت وعديت خطاي كلهم صاروا دشماني ما حد معاي صمر الطيوي إلى ريم الغزلان ولما تدرون يا عالم ناري بجلاي من هالصمر الطيوي إلى ريم الغزلان أمي وهلو بالغالة جان زعيلة انت خاذيتي عقل وماني دريان انت الخذيتي عقل وماني دريان برقبتك والواعد دين مديون لي يبوس وتذكر يا الزين هذا واعد برقبتك والواعد دين إذا الله خلاني لاخذ حبتي من بعدها لا حرم كل النسوان لاخذ حبتي من بعدها لا حرم كل النسوان امي وهلو بالغالة جان زعيلة انت الخذيتي عقل وماني دريان فجان زعلان انت الخذيتي عقل وماني دريان شفت الورد بخدود والله ذابل أنا حبيت الغالي منه جاهل شفت الورد بخدود والله ذابل قلت له جواف استانك شنهو شايل قالت حبيب قليبي هذا رمان قلبي تنور الصوب اشوف الدخان Das war Omar Suleiman mit seinem Track Nahi. Omar Suleiman kommt aus Syrien und dort gibt es keine Clubs, wo man auftreten kann als Künstler, sondern dort macht man das eher auf Hochzeitsfeiern oder auch auf irgendwelchen Dorffesten vielleicht. Das hat er häufig gemacht und sich einen, glaube ich, ziemlich großen Namen erspielt und dann ist er irgendwann auch ein bisschen über die Grenze geschwappt und ja, inzwischen wohnt auch gar nicht mehr in Syrien, sondern ich glaube irgendwo in der angrenzenden Türkei und hat diese Platte hier gerade veröffentlicht. Venue Venue heißt die, wurde produziert von Kieran Hebden alias Fortet, der ja immer auch immer auf der Suche ist zwischen exotischen Sounds, zwischen 60s Pop und Elektronik und natürlich auch selbst Musik macht, hat gerade eben es mit Beautiful Rewind eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht. Davon nochmal hier der Track Cool FM von Fortet. Hey, hey, hey. hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. FM, das war ein Track von Fortet von seinem Album Beautiful Rewind. Da gibt es eigentlich ganz Fortet-untypische Sounds drauf. Nicht so aus der, ich sag mal, Experimentierkiste, wie man es sonst so kennt, sondern schon fast teilweise auch so Ambient-lastige Dinger, der gerade eben schon eine der Beat, sag ich mal, reicheren Sounds, die auf diesem neuesten Album Beautiful Rewind von Fortet zu hören sind, ist auch eher so bei so einem kleinen Label erschienen, alias der Text Records, was er, glaube ich, auch teilweise selbst betreibt und nicht bei irgendwelchen großen Indie-Labeln, wo Fortet ansonsten seine Platten veröffentlicht, wenn die dann vielleicht auch ein bisschen kommerzieller gemacht und wunderschön kommerziell hier immer in Anführungszeichen zu setzen ist. Also Kieran Hapton alias Fortet, nicht nur Produzent, Musiker in eigener Sache, sondern auch einer, der sehr gute Platten kompilieren kann. Das hat er gemacht in der Reihe Late Night Tales. Das ist so ein Plattenlabel, welches immer wieder mal Leute einlädt, um Compilations zusammenzustellen, die dann wirklich auch total freie Hand haben und das gut hinkriegen. Und das hat Fortet gerade eben gemacht. Da gab es auch schon mal vor einigen Wochen hier zwei Tracks zu hören. Jetzt nochmal ein Nachschlag mit einem Track von Linda Perhex, einer amerikanischen Künstlerin, Folk-Künstlerin aus den 70ern, die hier zu hören ist mit ihrem Track Parallelograms. Spiral. Hörten wir mit ihrem Track Parallelograms. Die Sängerin aus den 70ern hat genau 1970 ein Album veröffentlicht, mehr auch nicht. Das hieß auch Parallelograms und ist dann auch ziemlich in der Versenkung verschwunden, bis im Zuge dieser neueren Folk-Bewegung sie auch wiederentdeckt wurde von Record-Diggers, wie eben halt Kieran Hapton alias Fortet, der jetzt diesen Track hier auch auf seiner Late Night Tales Compilation drauf hat. Linda Perhex, das Album Parallelograms, wurde auch nochmal wieder veröffentlicht vor einigen Jahren. Und sie ist auch nochmal ein bisschen zu Ruhm gekommen, nämlich sie hat mitgewirkt als Sängerin bei zum Beispiel Devendra Banhart oder eben auch Prefuse 73, also auch hier nochmal ein Ritterschlag sozusagen. Und das kompiliert hier unter anderem Kieran Hapton. Und neben solchen 60er-Songs, zum Beispiel auch von Fairport Convention oder anderen Leuten, gibt es ja auch Elektronik hier drauf zu hören, wie Manitoba oder auch natürlich Fortet himself mit einigen Tracks, aber auch ganz viel Jazz-Geschichten mit Joe Henderson oder auch Jay Saunders oder Jeff Gilson and Matta Gacy. Hier aber nochmal ein Track, der eher in die Beat-Richtung geht, und zwar von Matt Verlaine, Stranger Ways im Kuschik Remix. Mad traffic, sleek and lavish, people speaking, leaking to the maverick. He see it as just another felony drug arrest. Any day could be the one he picked the wrong thug to test. Slug through the vest, shot in the street for pulling heat on a father who babies gotta eat. And when they get hungry, it ain't shit funny. Paid to interfere with how a brother get his money now. Who's the real thugs, killers, and gangsters? set the revolution, let the things bust and thank us. When the smoke clear and you can see the sky again, there will be the chopped off heads of Leviathan. My friend, call them strangers. Anybody talk to them, end up in some danger. Can't reform them. Times a day they pray five. Who weighs the strains when it's time to survive? Some will go of their own free will to die. Others take them with you when they blow sky high. What's the difference? All you get is lost children while the bosses sit up behind the desk and cost billions to blast humans in half into calves and arms. Only one side is allowed to have bombs. It's like making a soldier drop his weapon, shooting them and telling them to get to stepping. Obviously, they came to portion up his fortune. Sounds to me like that old robbery extortion. Same game, you can't reform them. Das war gerade eben ein Track von Matt Villain von der Compilation Late Night Tales von 4TED. Und in dieser Compilation-Reihe ist gerade ganz frisch erschienen eine Zusammenstellung von Bonobo alias Simon Green, ein englischer Musiker, Produzent, Sänger und auch ja ziemlich erfolgreicher Künstler, muss man hier wirklich sagen. Und auch seine Compilation wirklich superb, davon auch einige Ausschnitte für euch. Erstmal geht's los mit Der Rondo und dem Track Didn't I. Eat a little cigar on a marble stair. Ocean, looking everywhere, hard times in the city, in a hard town by the sea, ain't nowhere to run to. Free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. Thank you. ever gonna come back here till the day I die. Oh Baltimore, ain't it hard just to live? Oh Rondo mit dem Track Didn't I, ein Funk- und Soul-Sänger aus San Francisco, der in den 40er Jahren geboren wurde und ich glaube in diesem Jahr auch verstorben ist. Er mit diesem Track Didn't I vertreten auf der Late Night Tales Compilation, kompiliert von Bonobo alias, wie heißt er noch gleich, Simon Reynolds, der ja auch, nein, Simon Green, der ja auch selbst eher so ein bisschen, sag ich mal, von der Stimme souliger ist und natürlich das in der Compilation sich auch niederschlägt. Er selbst ist auch drauf zu hören, er covert einen Track von Donovan. Ansonsten gibt es hier auch viele Sachen Richtung, ich sag mal, Downbeat-Sounds, aber auch Singer-Songwriter-Tum kommt nicht zu kurz. Zum Beispiel hier dieser großartige Track von Peter and Carrie mit dem Titel One Thing. Is this one thing I want to admit? Das waren Peter and Carrie und ein Beweis dafür, dass auf solchen Compilations nicht nur irgendwie altes Zeugs drauf ist, sondern auch ganz brandaktuelles und vielleicht noch auch ziemlich unbekanntes. Peter and Carrie, ein Duo aus, wo kommen sie her? Aus London. Ich habe noch nichts von denen wahrgenommen. Ich glaube, so vor einem Jahr dürfte ihre erste Single rausgekommen sein, wie ich gerade eben nochmal nachgeforscht habe. Aber Bonobo zumindest scheint sie zu kennen und hat diesen Track auf seine Late-Night-Compilation raufgepackt. Und hier noch ein weiterer Track von Romare, Down the Line. It Takes a Number. Auch wieder mehr Track Richtung Downbeat. Down the Line, ein weiterer Track von der Compilation Late Night Tales, kompiliert von Bonobo, und das gerade eben war Romare, so der Künstler, so diese Band. Neben dem ihm gehörten gibt es hier drauf Musik von auch bekannteren Leuten, Nina Simone ist dabei, die Manahan Street Band und auch Benedict Cumberbatch kennt ihr alle als Schauspieler, er hat dieser neueren Sherlock Holmes Verfilmung den Sherlock Holmes gespielt, ist hier mit so einem Spoken Word Stück dabei, 6,5 Minuten, wo er eine Geschichte vorliest, auch das hier zu hören auf Late Night Tales. Und ein weiterer letzter Track von einer Dame namens Dorothy Ashby. Das war eine Jazzmusikerin, eine Jazz-Harfistin, sagt man, glaube ich, und Komponistin aus den USA, die auch schon vor einigen Zeiten gestorben ist. Hier auch natürlich mit einem älteren Track, Essence of Sapphire von Late Night Tales, kompiliert von Bonobo. Side by side. Sunday Service und die heutige Ausgabe könnte auch gut unter dem Motto Oldies but Goldies fallen. Ich meine eben gerade die beiden Late Night Tale Compilations, ja schon teilweise mit älteren Stücken, was ich immer sehr nett finde, weil man dann auch nochmal ein bisschen auf neue, alte Musik gestoßen wird. Ich meine, die neueren Tracks, die kriegt man ja irgendwie sowieso mit heutzutage, aber die richtig guten alten Sachen sind dann irgendwie doch spannender, muss ich zugeben. Und auch das eben war natürlich was Altes von der Compilation Love, Poetry and Revolution, A Journey Through the British Psychedelic and Underground Scenes mit 3 CDs und richtig viel, viel Musik draus aus Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre aus England. Da gab es gerade zu hören One in a Million, eine Band aus Schottland, die diesen Track Man in Yellow 67 veröffentlicht hat und das ein bisschen Who-mäßig klang vom Sound her. Und auch der nächste Track von eben dieser Compilation, das sind Simon's Secrets mit dem Track, muss ich mal ganz kurz nachschlagen hier, wie der heißt. Der heißt Naughty Boy. Say you can show me the way. I don't want to do as I should, and I'm tired of hearing you say, who's a naughty boy? You're a naughty boy. Yes you are, yes you are. Yes you are, yes you are. I'm uncertain to a certain exactly what you feel for me. First you came and then you went, pleasing me, teasing me. Who's a naughty boy? You's a naughty boy. Yes you is, yes you is. Yes you is, yes you is. I've got to talk to you gently. I have to talk with you, so let's seriously consider, are we simply wasting our time when we could be otherwise engaged? Are you his or am you mine? Will you tell me before I'm enraged? Who's a naughty boy? I'm a naughty boy. Yes I am, yes I am. Yes I am, yes I am. Who's a naughty boy? I'm a naughty boy. Das war der Naughty Boy, ein Track von Simon's Secrets, damals ein singender Schullehrer, ein Englischer, und der auch vertreten auf der Compilation, mein Gott, Love, Poetry and Revolution, Psychedelic und Underground Band aus England aus den 60er, 70er Jahren. Die nächsten Wochen immer noch wieder Tracks daraus, weil es sind fast 70 Stück, davon sehr, sehr viele, sehr, sehr gute dabei. Die will ich euch hier nicht vorenthalten. Die nächste Compilation, irgendwie habe ich gerade eine Compilation hier, kommt aus England, aber kompiliert Musik aus Peru, wurde zusammengestellt von einem gewissen Martin Morales, der ist Plattensammler und Koch und hat in England so ein peruanisches Restaurant aufgemacht, dort dann irgendwann jemanden kennengelernt, der irgendwie mit einem Plattenlabel zu tun hat und schon war der Enthusiasmus da, eine Compilation rauszubringen mit Vintage Latin, Tropical und Cumbia Musik aus Peru. Hier zum Beispiel ein Track von, oh Gott, Portugiesisch konnte ich noch nie, Lucho Neves y su Orquestra, Track heißt Mambo de Machaguay. Das war Lucho Neves y su Orchestra, also wahrscheinlich Lucho Neves und sein Orchester mit dem Track Mambo de Macaguay. Und das zu hören auf der Compilation, die da heißt Peru Maviloso Vintage Latin Tropical und Cambia gibt es hier drauf zu hören. Und die Musik da drauf natürlich auch alles schon ein Tick älter, aber wenn man mal in solchen Ländern ist und dort versucht, einen Plattenladen zu finden, da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige und an solche Sachen ranzukommen, glaube ich, ist schon ziemlich schwierig und von daher auch solche Compilations auf jeden Fall ziemlich wertvoll. Ich finde es großartig, solche Musik mal reinzuhören. Noch ein Track hier von Juan Necho y su Cambo, also Juan Necho und seine Band La Cumbia del Pasero. Thank you.